Deutschlandfunk Kultur Interview. Am Mikrofon Facebook-Nutzer Corbinian Frenzel. An meiner Seite zu Gast heute Elisabeth Ruge, Facebook-Nutzerin? Nein. Nein? Bewusst Twitterin, nicht. Aber Twitterin. Aber nicht Facebook-Nutzerin. Ah, okay. Ja. Instagram? Ja, Instagram ein bisschen. Okay, absolut modern, mein Gast heute. Facebook steht aktuell im Fokus mit einer Geschichte, die schon vor einigen Monaten für Aufsehen gesorgt hat. Der Frage nämlich, wie massiv mit Hilfe des sozialen Netzwerks die amerikanische Präsidentschaftswahl beeinflusst wurde. Es geht um die Datenanalysefirma Cambridge Analytica. Informationen, bevor wir darüber sprechen, aus dem Studio in LA von Markus Schuler. Das Unternehmen Cambridge Analytica habe im Jahr 2014 Daten von Facebook-Mitgliedern ohne deren Zustimmung genutzt. Das Ziel, Wahlentscheidungen vorherzusagen und den Nutzern personalisierte Wahlwerbung zuzuschicken. Die New York Times spricht von einem riesigen Datenleck. Facebook widerspricht. Ein russisch-amerikanischer Uniprofessor habe die Daten erschlichen und entgegen der Vereinbarung an Cambridge Analytica weitergegeben. Damit sei es möglich gewesen, Techniken zu entwickeln, mit denen das Unternehmen später das Wahlkampfteam Trumps unterstützen konnte. Die Staatsanwaltschaft in Massachusetts hat jetzt Ermittlungen eingeleitet. Gleichzeitig fordern Politiker der Demokraten, Facebook stärker zu kontrollieren. Es sei deutlich geworden, dass die Internetdienste sich nicht selbst regulieren könnten, schrieb die Senatorin Amy Klobuchar. Ihr Parteikollege Warner verglich die Lage in der Online-Werbebranche mit dem Wilden Westen. Wilder Westen, Elisabeth Ruge, den wir schnell zivilisieren müssten. Und das sei vielleicht noch dazu gesagt, diese New York Times-Geschichte ist einem Whistleblower erneut zu verdanken. Genau, es ist ein Whistleblower, Christopher Wiley, der uns darüber informiert hat, dass hier immerhin Daten von über 50 Millionen Menschen abgeschöpft worden sind. Und es ist natürlich bitter, wenn man sich überlegt, dass der amerikanische Präsident womöglich inthronisiert worden ist durch russische Manipulation und tätige Mithilfe von Facebook. Ich glaube in der Tat, dass man nicht davon ausgehen kann, dass diese Tech-Konzerne, die inzwischen also zu den mächtigsten Institutionen der Welt gehören, sich selbst regulieren werden und auch nicht die Staaten, die diese Instrumentarien an die Hand bekommen. Also da, da müssen wir eben schauen. Also ich finde, wir haben in Brüssel einiges versucht. Da muss ich sagen, ist doch sind kleine Erfolge erzielt worden. Wir sollten nicht aufgeben, aber wir sollten eben schauen, dass in unseren Parlamenten Leute sitzen, die es sich zur Aufgabe machen, Gesetze zu kreieren, die diesen Tech-Konzernen in irgendeiner Weise entgegentreten. Da muss man bei den Parteien schon genau hinschauen. Und das wäre vielleicht ein Grund gewesen, FDP zu wählen, um wieder mal auf die FDP zu sprechen zu kommen. Möglicherweise ein gutes Thema für die Europawahl im nächsten Jahr. Was mich geradezu erschreckt oder auch bedrückt, ist diese eigenartige Symbiose, die wir erleben zwischen diesen Tech-Firmen, die Sie genannt haben, zwischen dieser Welt des Internets, des auch Social Media, wo ja ganz viele emanzipatorische Erwartungen und Hoffnungen auch waren, also im Prinzip grunddemokratische Hoffnung. Und wir sehen, wie gut Populisten, letztendlich autoritäre auch Staaten in diesem Gespann mit dem Big Business sind. Ja, das stimmt. Also ich glaube, es gibt immer noch viele, viele große Themen, wo man sehr positive Urteile fällen kann über die Möglichkeiten, die die Digitaltechnologie uns eröffnet hat. Aber ich glaube, was auffällt bei den großen Tech-Firmen, bei Silicon Valley und bei autoritären Regimen, ist, dass ganz oben sich Leute befinden, die sich einfach nicht mehr als Teil der Gesellschaft begreifen, sondern als in einer Sphäre sich befindend, die mit unserer hier unten nichts mehr zu tun hat. Und das ist immer gefährlich.